Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 23, 2018, Episode 573, Sommerloch. Ja, wisst ihr, was sehr nervig ist, wenn man etwas, was man gerade aufgenommen hat, nochmal aufnehmen muss, weil der Audio-Editor das verschluckt hat, ja, in der Tat. Ja, ist passiert das erste Mal übrigens, ja, weil normalerweise gibt es so eine Recovery-Funktion bei Audacity, aber die hat diesmal nicht gezogen. Musste wohl halt auch mal sein. Jetzt muss ich das Ganze nochmal aufnehmen, ja. Da hat man echt keinen Bock drauf. Wirklich, also, sorry. Also, wenn ich jetzt ein bisschen unmotiviert klinge, dann kommt es daher, weil ich das genau schon mal gesagt habe, ja, und ich kann auch Sänger nicht verstehen, die alles, die so einen Hit haben über 20 Jahre, ja, und überall diesen Hit singen. Ich würde mich nach einem Jahr würde ich mich weigern, diesen Hit nochmal zu singen, ja, ich durchdrehen. Wie auch immer, Sommerloch hat sowieso eingeschlagen, die Folge war bei 25 Minuten beendet, vielleicht kann ich mich jetzt noch ein bisschen weiter um Kopf und Kragen regen, ja. Das Sommerloch hat jedenfalls voll eingesetzt. Das sieht man daher, dass bei Heise sogar vom Akkuschrauberrennen berichtet wird. Ja, das bedeutet immer, es ist nichts mehr los. Ja, es ist jetzt zappenduster in der Technikwelt. Es war ja schon in den letzten Wochen nicht ganz so toll, ja, aber jetzt geht gar nichts mehr. Naja, okay, also was auch noch in den Medien momentan vorherrscht, ganz klar, DSGVO, da werde ich später noch was dazu sagen, Bock habe ich da keins drauf, auch beim ersten Mal schon nicht, ja. Und ansonsten, ja, WM, also wenn am 16. die WM anfängt, dann hoffe ich, dass es hier ruhig bleibt in der Umgebung. Ich finde das immer sehr, sehr schlimm. Ne? Ich bin miese Peter, ich weiß. Aber nee, also Fußball interessiert mich eigentlich relativ wenig. Gut, was soll's. Immerhin könnte man sich dann wieder lustig machen über die Sportmoderatoren, ja, die, weil die WM ist ja in Russland, ne? Das wird wieder eine Hetzkampagne gegen Russland werden, da bin ich mir fast sicher. Man hat es ja gesehen bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi damals, da war wirklich, also da konnte man nur noch mit dem Kopf schütteln, da war fast jeder Beitrag irgendwo mit irgendeinem politischen Seitenhieb auf Russland verknüpft, ja, und also ich weiß nicht, was sich die dabei gedacht haben. Das ist kein seriöser Journalismus. Ich hoffe natürlich, dass es diesmal etwas neutraler wird. Wenn das Russland-Bashing anfängt, ist sowieso alles vorbei, aber ich werde wahrscheinlich sowieso nicht viel gucken von der WM. Ja. Also ich habe da ein schlechtes Gefühl dabei, bei unseren öffentlich-rechtlichen Journalisten oder überhaupt bei unseren Journalisten momentan. Zum Glück ist es so, dass die Wissenschaft anders als der Journalismus neutral bleibt, ja, dass sich Wissenschaftler, egal woher sie aus der Welt kommen, wunderbar miteinander verständigen können und dass wissenschaftliche Projekte auch tatsächlich mit Russland möglich sind. Ja, genau. Ein Glück, muss man sagen, denn ansonsten wird nämlich unser lieber Gerst, der deutsche Astronaut, der jetzt zur ISS startet, ja, sage ich auch gleich noch was dazu, der würde nämlich auf dem Boden bleiben. Die Amis haben gar nicht genug Kapazität momentan, um Leute zur ISS zu bringen. Und deswegen sind auch immer wieder Amerikaner mit russischen Raketen auf dem Weg zur ISS. Und die starten auch aus Russland, beziehungsweise aus Gebieten der ehemaligen Sowjetunion, hier zum Beispiel aus Kasachstan, Kasachstan ist das, von diesem historischen Startplatz aus ist bereits Juri Gagarin schon gestartet, und von diesem selben Weltraumbahnhof hebt jetzt Baikonur, ist das, glaube ich, hebt da jetzt auch der Gerst zur ISS ab. Und ich meine, ist ja so toll, ein deutscher Astronaut kommt jetzt zur ISS und in China fällt ein Sack Reis um. Ja. Naja, aber immerhin, ja, eins bleibt positiv dazu vermerken, dass hier die wissenschaftlichen Projekte noch funktionieren, dass man sich nicht durch das dumme politische Geschwurbel beeindrucken lässt und dass es da noch eine Zusammenarbeit gibt. Da merkt man halt, da sind Intellektuelle am Werk, Wissenschaftler, ja, die lassen sich nicht so leicht beeinflussen durch politischer Mist, ja, und Lügen und Hetze, ja. Jedenfalls die Wissenschaftlergeneration, die momentan eben vorherrscht. Bei den jüngeren Intellektuellen, die dann in einigen Jahren, Jahrzehnten dann die wissenschaftliche Arbeit übernehmen, da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ja? Denn da gibt es schon bedenkliche Richtungen oder sagen wir mal bedenkliche Anwandlung. Und da muss man wirklich aufpassen, dass diese Neutralität nicht verloren geht, weil es gibt nichts Schlimmeres als ein nationales Forschungswesen. Ja, also das ist der Anfang vom Ende. Wissenschaft muss immer international sein, frei von jeglicher politischer Gesinnung, frei von jeglicher nationaler Geschichte. Ja. Natürlich gibt es immer wieder nationale Forschungsprojekte, ja. Die wird es auch immer geben, ganz klar. Das wollen wir nicht schönreden. Also für die Militärs jedes Landes hat die Wissenschaft mehr oder minder früher oder später einen Dienst erwiesen. Das ist ganz klar. Ja. Wollen wir das hier nicht vergessen. Ne? Aber bei dieser neuen Generation bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob das auseinandergehalten werden kann. Das sieht man auch bei den, in einem Bereich, wo es eigentlich auch so sein sollte, ja, im EDV, im Computerbereich, dort gibt es ja zum Beispiel von Google eine ganz klare Tendenz, ja. Also da ist man voll und ganz auf der Anti-Russland-Hetze aufgesprungen. Auch andere Bereiche werden da eher in den Vordergrund gehoben. Da gibt es die Lobbys, die sind da sehr stark am Werk teilweise. Ja. Das ist schon ziemlich bedenklich. Nur gleichzeitig sind diese Saubermänner bei Google auf einmal beschäftigt, ja, um dem Verteidigungsministerium der USA eine AI in die Hand zu geben. So sieht's aus. Das Projekt Maven, ja, ist ein Streitpunkt bei den Google-Mitarbeitern, die hier auch noch ein verantwortungsvolles Bewusstsein haben, ja, und handeln. Die haben nämlich jetzt einige, also schon eine Anzahl, gekündigt wegen dieser Anwandlung von Google. Da waren nicht nur kleine Mitarbeiter dabei, sondern da waren schon maßgebliche Leute mit dabei, die da gekündigt haben. Und jetzt rudert auch Google davon wieder zurück, denn sie haben natürlich Angst, dass noch mehr Google-Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, die einfach keine AI für das amerikanische Militär entwickeln wollen. Ja. Ich meine, ist ja auch eine logische Konsequenz. Überlegt euch mal, Google will als internationale Firma auftreten. Und Google hat ja auch Mitarbeiter aus aller Welt. Ja? Egal woher, die haben bestimmt auch Mitarbeiter aus dem Iran. Jedenfalls sind viele aus Indien. Ja? Also rundherum um den Erdball, das ist ja das, was Google immer sagt. Wir machen keine Unterscheidung bei den Menschen. Ja? Eine Welt. Gut, jetzt stellt euch mal vor, so ein Mitarbeiter aus dem Iran muss sich beteiligen an der Entwicklung einer AI für das US-Militär, die möglicherweise sein Land bald im Erdboden gleich machen wird oder eben so bestenfalls so einige Angriffe fliegen wird. Ja. Das ist doch schlimm. Dann fragt man sich doch, Mensch, muss ich der eigenen Zerstörung des eigenen Heimatlandes, muss ich das wirklich unterstützen? Ja. Das sind doch brisante Fragen. Stellt euch das mal vor, jetzt, bei Trump wäre ja alles möglich. Stellt euch mal vor, ihr habt das Glück und findet einen Job bei Google und ihr stellt fest, ihr arbeitet direkt oder indirekt hier an einem System, das in Deutschland Luftschläge ausführen wird. Ja. Ihr findet es absurd, weil es so weit weg ist, ja, aber für andere Leute eben aus vielen Ländern ist es überhaupt nicht weit weg. Ist es eine akute, ernste, tatsächliche Gefahr. Ja? Und dass dann so ein Unternehmen, das eben für die ganze Welt tätig sein will, dass die dann solche Projekte, wo Menschen getötet werden, für das US-Militär macht, da muss ich schon sagen, ist es richtig, dass da die Mitarbeiter gekündigt haben. Ja. Und Google hat, wie gesagt, jetzt reagiert, will den Vertrag nicht mehr weiter verlängern. Allerdings läuft der Vertrag auch noch bis 2019. Und die müssen sich natürlich an diesen Vertrag halten. Außerdem ist es ja noch gar nicht klar, was danach kommt. Die Gefahr besteht natürlich, dass Google dann für eine Zwischenfirma zum Beispiel entwickelt. Ja. Das ist auch ganz normal. Also Gang und gäbe. Das ist auch nicht verboten. Das US-Verteidigungsministerium hat sehr viele Firmen, Zulieferer, Firmen, die arbeiten, Privatfirmen, die arbeiten für das Militär, so wie es jetzt ja Google auch ist. Also Google ist im Moment auch eine von diesen Privatfirmen, die für das US-Militär arbeitet, nämlich an dieser AI für das US-Militär. Und da ist dann natürlich die Möglichkeit auf jeden Fall da, dass man zum Beispiel dann einer anderen Drittfirma zum Beispiel etwas liefert und mit denen zusammenarbeitet und die wiederum dann an die US-Armee das fertige Produkt liefert sozusagen. Also vorstellbar wäre das. Da muss Google also aufpassen. Ja, und ich denke, da werden jetzt einige Google-Mitarbeiter auch ganz genau schauen, wie das jetzt in Zukunft hier abläuft und wie da die Sachen hin und her geschoben werden. Naja. Gut, auf jeden Fall ist es eine Sache, die hat mich auch schon etwas gefuchst. Ja. Ich habe aber wenig Hoffnung, dass Firmen wie Google, die nun mal eben ihren Hauptsitz in den USA haben, nicht auch eingespannt werden in der einen oder anderen Weise bei den US-Institutionen. Also da muss man ganz klar sagen, wer da sicher sein will, dass er den USA da nicht zuspielt, der muss schon auf US-Dienste verzichten. Und sogar bei Diensten, die im eigenen Land sind, aufpassen, dass die wiederum keine Verbindung haben. Auch hier in Deutschland gibt es genug Firmen, die arbeiten für das US-Militär. Ja? Und da macht es dann auch keine Rolle mehr. Ja, da spielt es auch keine Rolle mehr, meine ich. Ja. Aber vielleicht, sage ich mal, ist ja noch Rettung in Sicht. Ja? Wir haben ja alle schon gesagt, um Himmels Willen, was ist nur los? Die Jugend in den USA, die wird ja total verfacebookt. Ja. Nein, sieht nicht so aus, denn bei den Jugendlichen ist die Nutzung von Facebook sehr, sehr im Rückgang. Ja, nur noch 51%, Anführungszeichen natürlich, nur noch 51% nutzen Facebook. Ja, 85% nutzen allerdings YouTube, 72% Instagram und Snapchat 69%. Da ist dann der Abstand zu den 51% bei Facebook schon relativ groß. Twitter mit 31% und Tumblr mit 9% sind natürlich hier weit abgeschlagen. Ne? Ja, woran liegt es? Ganz klar. Ne? Also die Jugendlichen, die haben keinen Bock dort zu sein, wo auch die Oma und Opa ist. Ne? Facebook ist zu einer Mainstream-Plattform geworden, wo eben Mami, Papi, Oma, Opa, ja, und viele andere Leute sind, von denen man wie ich immer so schön sage, ne, eigentlich froh war, dass man mit denen keinen Kontakt mehr haben. Die finden einem dann auf einmal wieder um Himmels Willen. Ne? Das will man am allerwenigsten. Ne? und somit ist es klar, dass dort nicht mehr so viele Leute tätig sind, ja, zugange sind von den Jugendlichen. Dennoch ist 51% noch eine Menge. Aber der Weg ist schon mal richtig. Aber man sieht auch, dass wenn, also 85% YouTube nutzen, 72% Instagram und Snapchat, da sieht man dann auch, dass da auch natürlich dabei sein müssen, viele dabei sein müssen, die eben alle Dienste zusammen nutzen. Ja? Also sowohl YouTube als auch Instagram als auch Snapchat und Facebook zusammen. Ja? Also das lässt sich ja dann gar nicht vermeiden. Aber vielleicht ist das auch eine interessante Sache, die man hier daraus lernen kann, dass man einfach nicht nur einen Dienst nutzen kann. Man kann viele nutzen. Ja. Stellt sich das so dar, als ob man nur bei einem sein darf. Ja. Google Plus User gegen Facebook User, gegen Twitter User, gegen Instagram User, gegen Snapchat User. Ja. Was spricht denn dagegen, wenn man überall ist? Ja. Die meisten posten doch eh nur mit Bots. Also von daher, kein Problem. Ähnlich ist ja das auch mit dem Messaging, was ich schon immer gesagt habe. Ja, man macht fast so, als ob es unmöglich ist, dass wenn man zum Beispiel eine Chat-Plattform hat, dass man dann auch eine andere Chat-App mit ein paar Megabyte installieren kann. Ja? Als ob die Chat-App sich auf dem Handy bekriegen würden und das Handy dadurch zerstört würde, ja, wenn man zwei verschiedene Chat-Apps benutzt. Ja, Leute, also nehmt 10 Chat-Apps drauf. Egal, es braucht kaum Rechenzeit, läuft sowieso alles über den Google Cloud Messaging Service. Ja, die Push-Nachrichten kommt sowieso über Google rein, bis auf ganz wenige Chat-Clients. Alle nutzen den Service, ganz klar, schon wird das Handy nämlich ruckzuck leer gesaugt. Von daher ist es eh wurscht. Ja. So sieht's aus. Aber wie auch immer. Die Jugend ist auf dem richtigen Weg. Die Abmahnwelle. Tja, die war doch abzusehen, oder? Was haben die Politiker gesagt? Nein, sie sehen keinen Grund, warum es bei der DSGVO eine Abmahnwelle geben wird. Das wäre absurd, das zu behaupten, ja, dass das eine Abmahnwelle auslösen würde. Naja, sagen wir mal so, sie hat eben schon angefangen. Ne? Also da gab es schon zwei Firmen jetzt viele Abmahnungen. Ja? Da hat zum Beispiel schon einer 3 Stück bekommen auf einmal. In 2 Fällen sei es Problem Google Analytics, weil da eben keine Opt-in-Möglichkeit vorgesehen ist. Stattdessen einfach nur hier, wenn man diese Seite nicht benutzen will und so weiter, so wie es eben vorher schon war. Dann auch gegen das Setzen von Cookies. Ja, Cookies. Also stell dir mal vor, das Internet ohne Cookies. Geil, ne? Back to the 90s. Ja, yeah. So ungefähr wie in meinem Blog momentan. Ja, um möglichst wenig Cookies zu setzen, habe ich jetzt auch die Webfonts rausgeschmissen. Ja, also ich habe jetzt keine Kommentare mehr, keine Webfonts mehr. Das Blog sieht aus wie Sau ohne die schönen Fonts. Ja, egal. Naja, was soll's, ne? Back to the 90s. Ja, die EU will's ja so, ne? Was habe ich noch gemacht? Ja, oben die Suchbar ist draußen, die Navigation Bar von Google, ja, wo man auch komfortabel suchen konnte, also suchen geht auch nicht mehr. Ganz toll. Und trotzdem sind noch 6 verschiedene Cookies aktiv. Auf die habe ich keinen Einfluss, weil ich bin bei blogger.com. Ja, also auf dieser Plattform werden eben diese Cookies gemacht. Das ist unter anderem zum Beispiel für die Statistiken. Ja. Naja, ist mir egal, es ist sowieso ein privates Blog, da brauche ich gar nichts, da brauche ich auch keine Datenschutzerklärung, ja. So sieht's aus. So kann man das auch sagen, ja? Aber ich finde, da macht man es sich auch zu einfach, ja. Weil, Leute, es kann doch nicht sein, dass man sagt, naja, okay, aber die privaten Blogs, in Anführungszeichen, ne, die guten, weil die kommerziellen sind ja das böse TM, ne, ganz klar. die sind ja außen vor, von daher ist ja alles in Butter, ne? Die brauchen das ja nicht. Das hat man auch, das sagt man auch mit dem Impressum, ja, und immer wieder gibt's da Unklarheiten, ne? Was ist denn jetzt eigentlich privat? Ne? Was gilt denn vom Gesetz eigentlich als privat? Darauf kommt es ja nicht, was ihr denkt, was privat ist. Das interessiert den Gesetzgeber gar nicht. Ja? Ob da Werbung drauf ist oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Ja? Das spielt zum Beispiel eine Rolle, was... Ja, genau, was denn? Einige sagen, Geschäftsmäßigkeit definiert sich dadurch, dass ein Blog zum Beispiel regelmäßig... also da regelmäßig was gemacht wird. Das ist geschäftsmäßig. Auch wenn derjenige das privat macht und was weiß ich, Bilder von seinen vollgekackten Unterhosen postet, weil er auf einer Saufparty war oder irgendwas, also er weiß nicht, ne? So ist halt diese rechtliche Unsicherheit immer noch vorhanden und bis die hier jetzt geklärt ist, ob die überhaupt jemals so richtig geklärt wird, das wird sich dann zeigen, aber das wird dauern, ja, Monate, Jahre vielleicht. Ich kann nur hoffen, dass die ersten Grundsatzentscheidungen, die auch rechtskräftig sind dann, ja, dass die bald fallen werden. Ich hoffe, dass die Gerichte da auf die Tube drücken, ja, und dass da den Abmahnanwälten die Werkzeuge aus der Hand genommen werden können und dann kann ich vielleicht auch wieder ein paar Cent verdienen. Denn es darf nicht negativ sein, Leute, wenn man mit seinem Blog, mit den Artikeln, für die man sich den Arsch aufschreibt, ja, dass man da ein paar Cent verdienen will damit. Ja. Das darf nicht negativ sein, sowas. Ja. Und ja, man kann über alles diskutieren, aber es darf eben nicht dazu führen, dass eben Blogbetreiber schon Angst haben müssen, eben ihren Blog zu machen. Ich weiß gar nicht, wie ich sowas überhaupt... Also, wie gesagt, mein Blog ist eh privat, ja, und ich blogge seit aus diesem Grund übrigens, ja, nicht in Deutsch. Mein Blog richtet sich nicht an das deutsche Publikum. Es tut mir furchtbar leid, weil ich darf es einfach nicht mehr. Ich darf es nicht ans deutsche Publikum richten. Ja. Und ich finde es wirklich sehr, sehr traurig. Wir sind im digitalen Dinosaurierland, so Neuland, wie es auch genannt wird, ja, und es wird immer noch schlimmer. Weltweit boomen die Märkte in diesen Bereichen. Leute haben Freiheiten wie noch nie zuvor. Ja. Und bei uns werden die ja, wird eine richtige Zwei-Klassen-Gesellschaft eingeführt, aber diesmal gibt es die Unterscheidung zwischen digitalen Klasse, auf der darfst du nichts, was nicht ausdrücklich genehmigt ist, und die reale Klasse, auf der darfst du alles, ja, was nicht verboten ist, aber es spielt eh keine Rolle mehr, weil jeder weiß, die Zukunft ist im Digitalen. Ja? Der Idiot, der sich für eine Demo mit einem Schild hinstellt, ja, es tut mir furchtbar leid, der wird in Zukunft überhaupt keine Traktion mehr kriegen. Meinungsäußerung, ja. Was ist denn die Meinung wert, wenn es niemand hören kann? Ja. Das wird in Zukunft immer mehr ins Elektronische gehen, über Twitter. Ja. Arabischer Frühling, sage ich dann nur. Ich möchte das nicht bewerten, ob das gut oder schlecht war. Möchte ich gar nicht bewerten. Aber ich sage es nur eins. Die Macht von den Social Medias oder die Macht von digitalen Medien, ja, ist unbeschreiblich groß. Viel, viel größer als das, was du machen kannst, wenn dich draußen auf dem Marktplatz stellst mit einem Schild und dort, was weiß ich, gegen Windmühlen kämpfst. Gibt's bei uns auch schon, ja, gegen die Windräder. Ne? Ja, bringt nichts. Das muss man schon in den digitalen Medien machen, damit es genug Anklang findet. Ja? So ist es. Und das ist heute schon so, ja. Das wird noch viel, viel schlimmer werden. Es wird bald so sein, dass die Meinung in der realen Welt, wenn man sie nicht äußern kann, in der digitalen Welt, keine Rolle mehr spielt. Ja. Die Meinung ist nur so gewichtig, wie man sie verbreiten kann. Das hat eigentlich in der Geschichte jeder gewusst. Und deswegen kommt mir immer wieder so der Verdacht auf, als ob das von unserer Regierung genau so gewollt ist. Die wissen nämlich, dass die Meinung nur dann eine Macht bekommt, wenn sie gehört wird. Und das wird versucht zu verhindern. Oder zumindest so schwierig zu machen, dass nur die richtigen Leute ihre Meinung äußern können. Ja? Zum Beispiel seriöse Journalisten mit einem großen Verlag im Hintergrund, ja, die dürfen auch gerne mal Scheiße bauen. Die können dann die Rechtsabteilung von Verlag aktivieren und alles ist gut. Ja? Ein unabhängiger Blogger? Bei dem sieht es dann schon anders aus. So, was haben wir denn jetzt noch? Das war's schon. Ja, ich habe mal noch was Lustiges, und zwar Extra 3 hat genau über die DSGVO-Abmahnanwälte und so weiter, ja, auch was gesagt. Und die Satire-Sendung da, Extra 3, finde ich immer sehr, sehr schön, ja. Wunderbar, gefällt mir sehr gut, meistens jedenfalls. Und auch diesmal haben sich wieder, Christian Ehrich heißt er, glaube ich, hat da tatsächlich sich wieder selbst übertroffen und spricht mal Klartext. Ist doch so schön. Noch geht es zumindest so, dass man bei einer Satire wenigstens das sagen kann, was wirklich Sache ist. Ja? Schon lustig, dass man in Satire verfallen muss, um die Wahrheit noch sagen zu können. Das war doch eigentlich immer ein Merkmal von einem nicht ganz so freien Regime. Naja. Damit sind wir am Ende der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen und Infos habt, nur her damit. Auf YouTube könnt ihr es hinterlassen und nur auf YouTube wegen der DSGVO. Danke! YouTube freut sich bestimmt. Ja, hier muss der EU unbedingt noch ein Dankeschreiben schicken. Ja, YouTube, dass jetzt die Leute da am sichersten sind. Und die ganzen Links, wie gesagt, und Informationen findet ihr ebenfalls dort. Und ja. Bleibt mir eigentlich nur noch euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif. Nein, die Ohren steif halten. Die kleinen grünen Antennen gibt es erst später. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.